jeden behinderten Spruch gebe ich dir ein lilanes Auge und Feilschen dafür. Banger Musik, Beef mit den Jungs, glaub es mir, wir sind die Falschen dafür. Wer macht den Shit, den ihr wollt? Rap Rebelizzi, die Stimme vom Volk. Wer hat den Pimmel aus Gold? Schau auf mein Konto, die Mille ist voll. Muskelgigant, Brust aus Titan. Ich wicke Deutsch Rap mit nem Schuss aus der Gun. Denn alle diese Wannabe-Pisser, die gerne Welle schieben, werden von den Prolligen der MJ auf die Fresse kriegen. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße, deshalb pack ich meine Tänne in eine, mach mich auf die Reise. Zähle meine Scheine nebenbei, zerreiß ich ein paar Feinde. Deine Bodyguards stehen daneben, keine Bleich und Reise. Edelkarosse, Nobel Hotels, Leben wie Boss im Drogenkartell. Geld in den Socken, Mode und Pelz. Jetzt hate denn die Fotzen, ich lobe mich selbst. Yeah, ich hab die Waffe mit dabei. Deutscher Rap ist wie das Gym, denn ich mache mich hier breit. Du musst die Lage verstehen, wenn Sammer eine Runde im Cabrio dreht und sich die Haare nicht gilt, dann hast du ne Fata Morgana gesehen. Gib mir den Stift und ich schreib ne miesen Part. Ruckzuck ist die Schreibmaschine da. Motherfucker wolle meine Schiene fahren. Wie es oben ist, werden sie leider nie erfahren. Freitags den Rücken und dann Samstag in die Brust. Bin ich mal in Hamburg, wird der Lars als Langhantel benutzt. Deine Ansagen sind Luft, ich bleib dir eins im Ghetto. Wenn ich will, gibt es in Düsseldorf ne Zeitumstellung. Wir sind die Eins. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns oder gegen uns, wir sind die Eins. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns oder gegen uns, wir sind die Eins. Fertig auf dem Park, bevor du mich fickst, wird ein Moslem Papst. Deine Mutter will den Stock im Arsch, werde gesucht von dem Scotland Yard. Herr mit deiner Baggy und Cap, oder du wirst geschlagen, wie dein Daddy beim Sex. Alle wollen auf einmal mit einmal Features aufnehmen, wenn sie wollen sein, so wie ich und mein Fame. Doch das Einzige, was diese Hurensöhne von mir kriegen, ist dann, ich ficke deine Mutter, ihr seid gay. Jeder weiß, ich bin der beideste Rapper in diesem Lande, so dass jeder zittert, wenn ich meine Beat selbst anspann. Fatika, Abadi, Bilder, Galenica, die ganze Szene wird zerstört, denn ich zieh die Pumpgun. Vater Morgana, dieses T-Shirt ist zwar Burner, doch viel wichtiger ist, dass wir damit Kinderarbeit fördern. Du reißt dein Maul auf wie ein Alligator, doch siehst aus wie der fette Zwilling vom Akinator. Deine Fans sind auf mich festgefahren, denn ich liebe meinen Traum in extra large. Geh mit deiner Frau ins Gästebad, leg die Lippen an den Schlauch und teste mal. Weil sie alle gerne sein wollen wie wir, haben sie immer wieder meine Flow kopiert. Und solange gehört deine Kohle mir, denn ich werde nur durch eine motiviert. Auch wenn der Beremin mittlerweile in einem nagelneuen Beamer anfährt, verliert er die Eier nicht in seiner Hose, denn Geld ist sein Hobby, doch Beef ist sein Handwerk. Bring mir die Leute, die gegen mich reden wollen, mach mal keinen Scheiß. Ich habe die Kalasch dabei, lade und baller jetzt alle zu breit. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns oder gegen uns, wir sind die Eins. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns oder gegen uns, wir sind die Eins. Du warst bei dem Bullmann, sah dich heute dort. Du sangst hinter meinem Rücken, als wär ich The Voice, Juror. Cash is Clay, MMA, Farid klatscht dir den Imbiss. Und es interessiert mich nicht, ob du im Knast gewesen bist. Und du machst irgendwas verkehrt, wenn du einen Ford Focus oder Mazda fährst. Der Blockchef, der OZ spielt mit Costcast. Diese Namen hängen dir für immer im Kopf fest. Denn da sind zu viel Bitches im Musikbusiness. Kein Wunder, dass es hier immer nur Politik gibt. Denn wenn man sie mal auf der Straße sieht, was dann? Dann blasen sie. Angeblich sind Rapper die Kings im Geschäft. Im Internet Chef, doch pickeln ins Bett. Denn ich lade die Waffe und schieß. Zieh meine Klinge und stech. Ich zeige die Zähne und beiß. Und du spürst dein Brett, wenn die Linke kommt. Rapper rauchen Crack oder Mini-Bong. Weg mit den Billy-Songs, Rap Rebellion, sie kommen. Schwule Hurensöhne, guck mal, alle lutschen für Klicks. Ich ficke Rapper auf der Straße wie eine Nutte vom Strich. J-A-S-K-O, Gangsterflow, Bitch, bei mir läuft. Sitz in Bands und mache Fotzen mit der Sitzheizung feucht. Bitches fragen mich, Majo, wie läuft dein Vorverkauf? Ich drück aufs Gaspedal, die Antwort ist der Porsche-Sound. Denn deine Bitch steht auf Banknoten, auch wenn ich grad kein Fußball spiele. Siehst du mich mit ihr anstoßen? Wir sind die Eins. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns oder gegen uns, wir sind die Eins. Denn alle anderen sind nur die anderen, doch wir sind die Eins. Entweder für uns